Gedanken eines arbeitenden Schauspielers. Jeder entscheidet sich doch täglich gegen eine Revolution. Jeder macht mit. Aber von einer besseren Welt träumen sie. Die Sprache bleibt gleich. Nur kann ich nicht Neger sagen, weil Brecht das damals geschrieben hat. Und Fleisch und Weib. Zeiten ändern sich. Und wenn wir merken, dass es zu Ende geht mit unserer Welt, haben wir den Absprung verpasst? Mein Name ist Tim Freudensprung und ich spiele jetzt Andreas Kragler. Trommeln in der Nacht von Bertolt Brecht. 1. Afrika. Jetzt sind es 3 Jahre her, dass er vermisst wird. Jetzt kommt er nie wieder. Es war ein so guter Mensch. Es war ein so kindlicher Mensch. Jetzt ist er verfault. Wenn er wiederkommt? Aus dem Himmel kommt keiner wieder. Die Anna ging ins Wasser. Dieser Murk ist ein feiner Bursche. Für den können wir Gott auf den Knien danken. Geld verdient er ja. Aber gegen den anderen? Gegen den Leichnam. Also ich sag dir, jetzt oder nie. Und wenn er kommt? Der Leichnam, der jetzt fault, wie du sagst? Aus dem Himmel oder aus der Hölle? Mein Name ist Kragler. Wer sagt ihm dann, dass er eine Leiche ist und sein Mädchen einem anderen im Bett liegt? Ich sage es ihm. Und jetzt sagst du dem Ding, dass ich es satt habe und der Hochzeitsmarsch geblasen wird und dass der Murk es ist. Sag ich es, setzt ihr uns unter Wasser. Anna? Ja, Papa? Vater meint, du siehst so blass aus, als schläfst du keine Nacht mehr. Schau, jetzt kommt er doch nie mehr. Jetzt macht sie wieder Augen wie ein Krokodil, das Kind. Es war ja nicht leicht für dich. Und es war ein guter Mensch, aber jetzt ist er gestorben. Begraben und verfault. Karl! Und da ist der Murk, das ist ein tüchtiger Mensch, der auf einen grünen Zweig kommt. Und da sollst du halt in Gottes Namen Ja sagen. Also mach du nur keine Szene. Und das Geschiele nach dem Himmel ist Blödsinn. Ja, Papa. Na, nun heul nur gleich los. Die Schleusen sind gezogen. Ich leg nur noch den Schwimmgürtel um. Hast du denn den Murk gar nicht lieb? Warum läufst du denn mit ihm von früh bis spät, hm? Das ist direkt unsittlich. Also, wie ist's dann mit dem Friedrich, Anna? Doch, aber ihr wisst doch... Ich sag dir, der Kerl ist verfault und vermodert. Von dem ist nicht mehr ein Knochen beim anderen. 3 Jahre und kein Lebenszeichen. Bist du ein tapferes Weibstück oder nicht? Na, geh mal her. Das ist er. Dir fehlt der Bursche. Aber weißt du ihn überhaupt noch? Wäre er nicht mausetot, wäre er ganz anders, als du meinst. Also nimm einen anderen Mann. Das ist wahrhaftig nichts Gotteslästerliches, das. Jetzt redet ihr in mich hinein, aber ich kann nicht. Ich kann ihn nicht vergessen. Nie. Nimm den Murk. Der wird dir schon helfen von ihm. Ich liebe ihn doch. Und einmal werde ich nur mehr ihn lieben. Aber jetzt ist es noch nicht. Na, er bringt dich schon rum. Er braucht nur gewisse Vollmachten. Sowas wird am besten in der Ehe geschmissen. Ich kann dir das nicht so erklären. Du bist zu jung dazu. Also, es geht. Ich weiß gar nicht, ob der Friedrich will. Abend, Murk. Na, aussehen tun Sie wie eine Wasserleiche. Fräulein Anna? Warum sind Sie so käsig im Gesicht, Mann? Na, Anna, traktier ihn. Was hast du denn, Friedrich? Du bist ja wirklich bleich. War jemand hier? War einer hier? Wer war hier? Niemand. Niemand war hier. Warum dann diese Eile? Macht mir nichts weiß. Aber in dieser Boudicke mache ich keine Verlobung. Wer sagt denn was von Verlobung? Die Alte. Des Herrn Auge machet das Vieh fett. Naja, und wenn? Ist das denn eine Liebeserklärung? Nein, sie kommt noch. Du bist doch ein Aas. Wissen Sie gar nichts von gestern Nacht? Oh, Friedrich. Sie schlafen wie Maulwürfe. Wir nicht. Filou. Aas. Sei mal still. Da fährt ein Zug durch die Nacht. Hörst du? Ich hab manchmal Angst, er kommt. Das läuft kalt den Rücken hinunter. Die Mumie? Die nehme ich auf mich, das verfluchte Gerippe. Du, das sag ich dir. Der muss raus aus dem Geschäft. Ich kann keinen kalten Mann im Bett haben zwischen uns. Werd nicht böse. Komm, Friedrich. Der heilige Andreas. Hirngespinst. Ich wette, ein Kind. Oh, du sagst sowas nicht. Und ob. Reinspaziert, Mutter. Tag, Vater. Och, Kinder. So plötzlich, so aus heiterem Himmel. Na, überstanden. Schwere Geburt, was? Dafür Zwillinge. Wann machen wir Hochzeit? Zeit ist Gold. In 3 Wochen, meinetwegen. Mit Gift in Ordnung. Mutter, Abendbrot. Erlaube, dass ich euch für heute Abend zu einer Flasche Besserin in das grüne Haus einlade. Ich bin für sofortige Verlobung. Du nicht, Anna? Wenn's sein muss. Aber hier doch. Wozu grünes Haus? Hast du Quark im Schädel? Hier nicht. Hier absolut nicht. Er ist so komisch. Dann kommt halt ins grüne Haus. In dieser Nacht? Man ist seines Lebens nicht sicher. Die Zeiten sind unsicher. Der Krieg zu Ende. Die Demobilisation schwemmt Unordnung in die bisher verschwundenen Bezirke einer fast friedlichen Arbeit. An Geschosskörben. Prost. Auf das Wohl des Brautpaares. Prost, Anna. Die Regierung bekämpft zu lau die Aasgeier des Umsturzes. Die aufgepeitschten Massen sind ohne Ideale. Das Schlimmste aber, die Frontsoldaten. Wahrhaftig eine schwere Zeit. Ein Mann ist der Goldes wert. Anna, halt dich fest an ihn. Seht, dass ihr drüber hinauskommt, aber immer zu zweit. Prost. Bravo. Was ein Mann ist, kommt durch. Ellenbögen muss man haben. Genagelte Stiefel muss man haben und ein Gesicht und nicht hinabschauen. Warum nicht, Anna? Ich bin auch von unten. Lauf, Junge. Mechanische Werkstätte, hier ein Kniff, dort ein Kniff, hier was gelernt, dort was. Unser ganzes Deutschland ist so heraufgekommen. Nicht immer Handschuhe an den Händen, aber harte Arbeit immer, weiß Gott. Jetzt oben. Prost, Anna. Bravo. Na, was ist denn los, Anna? Ich weiß nicht, das geht so schnell. Das ist vielleicht nicht so gut, Mutter. Na, was ist denn, Kind? Freu dich doch. So ein Piepmatz. Und das mit dem Geschäft, Fritz. Mit den Geschosskörben. Das ist jetzt bald faule Sache. Höchstens noch ein paar Wochen Bürgerkrieg. Dann Schluss. Also, umstecken. Was anderes. Ich habe vor, ohne Spaß, das ist das Beste. Kinder wegen. Maschinen umbauen. Das hast du gelernt, Fritz. Du tust doch mit. Die Fabrik ist in jeder Beziehung in der Höhe. Alles dauerhaft und modern. Da steht ein Mann im Fabrikhof. Ich glaube, er schaut drauf. Mir kommt gerade eine komische Idee, weißt du. Spartakus. Ach, Unsinn. Gibt's bei uns ja gar nicht. Also, die Fabrik, der Krieg, hat mich auf den berühmten grünen Zweig gebracht. Das lag ja auf der Straße. Warum's nicht nehmen? Nehm's eben ein anderer. Richtig betrachtet war der Krieg ein Glück für uns. Wir haben das unsere in Sicherheit. Rund, voll, behaglich. Wir können in aller Ruhe Kinder wägen machen. Ohne Hast. Einverstanden? Völlig, Papa. Prost. So wie ihr in aller Ruhe Kinder machen könnt. Kinder, ihr seid gut verschanzt vor dem roten Hexensabbat. Herr Redakteur Babusch. Was gibt's denn? Spartakus mobilisiert. Sie schießt? Die Verhandlungen sind abgebrochen. Gott. Es heißt, sie wollen die Zeitungen besetzen. So eine Nacht. Was? Wir machen Verlobung und in der jetzigen Lage Revolution? Hirn verbrannt. Das gehört alles an die Wand. Was unzufrieden ist, an die Wand. Babusch, meine Braut. Aus ganz heiterem Himmel. Aber wann schießen sie wohl? Spartakus hat enorm Waffen gehamstert. Ja, die Anna. Lasst euch nicht abhalten. Hier ist ein stiller Herd. Die Familie, die deutsche Familie. My home is my castle. Gehen Sie mit uns ins grüne Haus, Verlobung. Und Spartakus? Schießt anderen im Bauch. Was ist schon mit der Nacht? Wozu gibt's Droschken? Marsch, Toilette, Frauenzimmer. Jetzt kann kommen, was will. Parole, Kinder wegen. Anna, willst du mitkommen? Stell dich nicht. Klipp und klar. Ja, aber ja doch. Es ist doch alles ausgemacht. Gut, gut. Ich bin nicht so sicher. Ich bin 20 Jahre in Dachzimmern gelegen, frierend bis auf die Knochen. Habe jetzt Knopfstiefel an. Ich habe im Finstern geschwitzt bei Gaslicht. Es lief tief in die Augen. Jetzt habe ich einen Schneider. Der Wind geht unten. Die Füße werden einem kalt unten. Jetzt bin ich da. In Schweiß gebadet. Die Augen zu, Fäuste geballt, dass die Nägel ins Fleisch schneiden. Wärme. Kittel ausziehen. Ein Bett, das weiß ist, breit, rein. Ich sitze im Hemd in der Sonne. Ich habe dich. Du. Betthäsin. Jetzt hast du mich doch. Ist sie immer noch nicht gekommen? Ich bin der beste Mensch, wenn man mich machen lässt. Der Mond so groß und rot ist wie ein... Und die Kinder, da kann man wieder richtig Dank beten heute Nacht. Mein Name ist Kragler. Na, was schauen Sie denn so überirdisch? Auch Geld für Grenze hinausgeschmissen? Schade. Ich habe mich in Algier als Gespenst etabliert. Fallen Sie nur nicht gleich um. Da ist ein Stuhl. Ein Glas Wasser kann beschafft werden. Kenne mich immer noch leidlich gut aus hier. Du bist schön, süßer Wein. Engel. Nierensteiner. Marchand. Abend, Herr Baleke. Ihrer Frau ist nicht wohl. Nehmen Sie doch. Nein? Es wird sofort besser. Dachte nicht, dass ich noch so gut im Gedächtnis bin. Komme nämlich gerade aus Afrika. Spanien. Schwindel mit Pass und so. Aber jetzt... Wo ist Anna? So lassen Sie doch meine Frau, um Gottes Willen. Sie ersäufen sie ja noch. Karl! Denn nicht. Herr Kragler, wenn Sie der sind, wie Sie behaupten, darf ich Sie bitten, mir Auskunft zu geben, was Sie hier suchen? Hören Sie, ich war kriegsgefangen. Teufel, was wollen Sie eigentlich? Meine Tochter hat sich heute Abend vor noch nicht 30 Minuten verlobt. Was heißt das? Sie sind 4 Jahre fort gewesen. Sie hat 4 Jahre gewartet. Wir haben 4 Jahre gewartet. Jetzt ist's Schluss und es ist gar keine Aussicht mehr da für Sie. Herr Kragler, ich habe Verpflichtungen für heute Abend. Ich kann nicht länger. Herr Kragler, nehmen Sie es nicht so schlimm. Es gibt so viele Mädchen. Anna. 2. Pfeffer. Hoch Spartakus. Fauler Zauber. Rotwein. Eine Nacht wie ein Roman. Das Geschrei in den Zeitungsvierteln, die Droschke mit den Verlobten. Ich bringe so ein ekles Gefühl heute nicht los. Mir fliegen alle Glieder. Es ist ein so roter Mond da. Ich bin ganz verstört, weil er so rot ist. Und ein Geschrei ist wieder in den Zeitungsvierteln. Wölfe! Schaut nur, dass ihr zusammenkommt. Hätten wir nicht noch mehr Leute zur Verlobung laden sollen? Niemand weiß es so. Man soll es doch wissen. Quatsch. Wohl weil der Wolf heult. Lass ihn nur heulen, bis ihm die Zunge rot zwischen die Knie hängt. Ich knall ihn glatt nieder. Er ist da. Er ist mit dem Mond gekommen. Der Wolf mit dem Mond. Aus Afrika. André Kragler? Komplott hinter der Rotweinflasche. Hierher pflanzt euch. Verlobung gefeiert. Zeit ist Geld. Hochzeit in 3 Wochen. Hau, der Himmel hat's gehört. Wir sind alle einig. Was ist das für ein Wind? Anna. Teufel, das Gespenst. Jesus. Hinausschmeißen. Hinausschmeißen, Kellner. Er ist ja besoffen. Lassen Sie mein Kind am Leben. Sie kommen ins Zuchthaus. Sehen Sie doch sein Gesicht an. Das war einmal wie Milch und Äpfel. Und jetzt ist es eine verfaulte Dackel. Ein Gesicht wie ein verkrachter Elefant. Völlig kaputt, das. Unverschämtheit. Kellner, Kirschwasser. Anna. Es ist alles wie weggewischt in meinem Kopf. Ich habe nur mehr Schweiß drin. Ich verstehe nichts mehr gut. Haben dich nicht die Fische gefressen? Ich weiß nicht, was du meinst. Bist du nicht in die Luft geflogen? Ich kann dich nicht verstehen. Haben sie dich nicht durchs Gesicht geschossen? Ich bin wie ein altes Tier zu dir gekommen. Ich habe eine Haut wie ein Hai. Schwarz. Und zerknittert wie Pergament. Und Schlamm drin in den Ritzen. Und dann blute ich immer fort. Es läuft einfach fort von mir. André. Und ich werde kalt im Rücken. Und ich kann es nicht halten. Und es ist ganz schwarz. Oh, André. Warum bist du so lang fort gewesen? Du warst lang bei mir in der ersten Zeit. Da war deine Stimme noch frisch. Wenn ich im Gang ging, streifte ich an dich. Und auf der Wiese hast du mich hinter den Ahorn gerufen. Wie wohl sie schrieben, man hätte dich durchs Gesicht geschossen und eingegraben nach 2 Tagen. Aber einmal änderte es sich doch. Wenn ich im Gang ging, war er leer und der Ahorn schwieg still. Wenn ich mich aufrichtete vom Wäschetrog, sah ich noch dein Gesicht. Aber als ich sie auf die Wiese legte, sah ich es nicht mehr und ich wusste all die lange Zeit nicht, wie du aussiehst. Aber ich hätte warten sollen. Du hättest eine Fotografie gebraucht. Ich fürchtete mich. Ich hätte warten sollen in der Furcht, aber ich tat es nicht. Lass meine Hand. Es ist alles schlecht an mir. Anna, 4 Jahre. Willst du mich haben? Liebst du mich, Anna? Die Hauptsache ist, ob sie ihre Lilie noch hat. Was hat er gesagt? Lilie? Hast du es gehört? André. Sie haben einen roten Mond bei sich und Gewehre hinter sich in den Zeitungsvierteln. Man muss mit ihnen rechnen. Ich muss Kirschwasser haben, sonst sterbe ich. Was wollen Sie, Andreas Kragler? Herr Kragler, unser Kaiser hat gesagt, lerne leiden ohne zu kragen. Halt dein Maul, lass ihn reden. Was wollen Sie? Wollen Sie vielleicht einen Schluck Kirschwasser? Reden Sie. Denk nach, André, sag nichts vorher. Halt doch den Mund, du verstehst rein gar nichts. Wenn ihr mich fragt, so ist es nicht einfach. Ich will kein Kirschwasser. Denn es hängt zu viel davon ab. Machen Sie keine Flausen, reden Sie, was Sie wollen, und dann schmeiß ich Sie hinaus. Zeig mal dem Mann, was ein Mann ist. Ist die Hundekomödie noch nicht ausgefeilscht? Er hat verkrüppelte Ohren. Er soll hinausgehen. Er soll dann reden. Denn ich muss sehr aufmerken, was ich sage. Er hatte ein Ei im Kopf. Und auf den Kopf haben Sie ihn geschlagen. Ja, man hat mich auf den Kopf geschlagen. Er hat also Eiertum im Kopf. Ich bin 4 Jahre fort gewesen. Ich konnte keinen Brief schreiben. Ich hatte kein Ei im Gehirn. Es sind 4 Jahre her. Du hast mich nimmer erkannt. Du schwankst noch und fühlst es noch nicht. Aber ich rede zu viel. Sein Gehirn ist ganz eingetrocknet. Es ist Ihnen also schlecht gegangen. Sie haben für Kaiser und Reich gekämpft. Und der Kaiser hat gesagt, stark sein im Schmerz. Trinken Sie. Sie sind im Granatenhagel gestanden. Wie Eisen. Das ist brav. Unsere Armee hat Gewaltiges geleistet. Trinken Sie. André. Es gibt doch massenhaft Frauen. Also, Kellner, was wollen bringen Sie? Bringen Sie noch einen Kirsch. Sie haben keinen roten Heller? Sie liegen auf der Straße? Keine Angst. Sie werden nicht mit der Drehorgel laufen. Da ich es fühle, dass ich hier kein Recht habe, bitte ich dich aus dem Grunde meines Herzens, mit mir zu gehen an meiner Seite. Was ist das für ein Geschwätz? Weil kein Mensch ein Recht hat, weil ich ohne dich nicht leben kann, aus dem Grunde meines Herzens. Sehen Sie sich meine Stiefel an? Ich hatte einmal solche wie Sie. Kaufen Sie sich solche wie ich. Wissen Sie, was Sie sind? Waren Sie beim Militär? Waren Sie beim Militär? Mach die Klappe zu! Seien Sie doch ruhig. Waren Sie beim Militär? Nee. Ich gehöre zu den Leuten, die eure Heldentaten bezahlen sollen. Reden Sie doch keine Oper. Das ist ja ekelhaft. Schließlich haben Sie doch verdient, nicht? Das ist keine Oper. Das ist Realpolitik. Daran fehlt es uns in Deutschland. Es ist ganz einfach. Hätten Sie Mittel, eine Frau zu unterhalten? Hörst du es, Anna? Er hat nichts. Er ist ein ganz gewöhnlicher Heiratsschwindler. Sagen Sie was. Reden Sie was. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Als wir nur mehr heute waren und wir mussten immer Schnaps trinken, dass wir die Straßen pflastern konnten, hatten wir oft nur mehr den Abendhimmel. Das ist sehr wichtig. Da war ich im April in den Gesträuchern gelegen mit dir. Ich sagte es auch den anderen. Aber die fielen zusammen wie die Fliegen, weil es heiß war und man soff immer zu. Aber was sag ich dir immer vom Abendhimmel? Ich wollte das nicht. Ich weiß nicht, ich... Hörst du, wie er redet? Wie ein Kind. Man schämt sich für ihn, wenn man ihn anhört. Können Sie mir nicht Ihre Stiefel verkaufen? Ich biete 40 Mark. Reden Sie weiter, Krakler. Es ist genau das Richtige. Wir hatten auch keine Hemden mehr. Das war das Schlimmste. Glaub es mir. Hältst du das für möglich, dass das Schlimmste sein kann? André, man hört dir zu. Dann biete ich 60 Mark. Was geht mich der rote Mond an? Ich kann nur die Augen nicht aufbringen. Also 100... Schämen Sie sich. In Ihre Seele hinein. Jetzt will mir das Schwein seiner alten Stiefel nicht um 100 Mark ablassen. Anna, da redet einer. Was ist das für eine schlechte Stimme? Sie haben ja den Sonnenstich. Anna, die Kröte meint, man darf sie nicht zertreten. Die hat der liebe Gott gemacht. Was wollen Sie denn eigentlich? Sie sind ja ein Leichnam. Sie stinken ja schon. Ich habe gearbeitet. Ich habe geschuftet, bis mir das Blut in den Stiefeln gestanden ist. Sehen Sie sich meine Hände an. Sie haben die Sympathie, weil Sie sich hauen haben lassen. Ich habe Sie nicht gehaut. Sie sind ein Held und ich bin ein Arbeiter und das ist meine Frau. Ich kann ihn nicht ansehen. Er ist wie eine Abortwand, mit Zoten verkritzelt. Anna, liebst du den? Halt deine Hand. Hast du kein Messer dabei im Stiefelschaft, mir den Hals abschneiden, weil du in Afrika Blasen ins Gehirn gekriegt hast? Anna, kannst du das anhören? Anna, bringen Sie mir 4 Gläser Kirsch. Mir ist schon alles gleichgültig. Geben Sie Obacht, dass Sie nicht das Messer ziehen. Hier kommen Sie ins Zuchthaus. Waren Sie beim Militär? Oh, warum warst du nicht da? Jetzt bin ich gekommen. Wer hat dir geschrien? Jetzt bin ich da. Schwein. Räuber. Dieb. Gespenst. Geben Sie Obacht. Geben Sie auf Ihr Messer Acht. Juckt es? Gespenst. Sie Schwein. Anna. Anna, was tue ich? Schwindel über dem Meer voll Leichen. Mich ersäuft es nicht. Rollend in den dunklen Viehwegen südlich. Mir kann nichts geschehen. Brennt im feurigen Ofen. Ich selbst brenne heißer. Einer wird irre in der Sonne. Ich bin's nicht. 2 fallen ins Wasserloch. Ich schlafe weiter. Ich schieße Menschen, fresse Gras. Ich bin ein Gespenst. Wo haben Sie Ihr Messer? Zieh's heraus. Geh weg da. Jetzt hab ich's satt. Ich bin allein gewesen und ich will meine Frau haben. Das siehst du aus wie gespienene Milch? Und lässt dich von dem da mit den Augen lecken? Mit einer Visage, als ob du in Brennnesseln gepisst hättest. So sagst du von deiner Braut? Ist sie meine Braut? Riecht sie nicht schon aus? Ist er wieder da? Liebst du ihn? Weht der Wind daher? Du bist ja betrunken. Gib's ihm. Komm her zu mir, Anna. Gib's ihm. Jetzt will ich dich. Mein Sack ist leer. Einen roten Heller habe ich nicht. Ich will dich. Schön bin ich nicht. Mir ist der Steiß mit Grundeis gegangen. Bis jetzt. Aber jetzt trinke ich. Und dann gehen wir. Komm. Trinken Sie nicht. Sie wissen noch nicht alles. Anna, sag's ihm. Das wird so tun, so wie du bist. Sei nicht bang, Anna. Es passiert dir nichts. Fürcht dich nicht. Es ist nicht schlimm. Wir werden heiraten. Es ist immer gut gegangen. Bravo. Wer ein Gewissen hat, dem scheißen die Vögel aufs Dach. Wer Geduld hat, den fressen die Geier am Ende. André, hilf mir. Hilf. André. Was ist? André. Was haben Sie denn? Was ist denn? So elend, André. Ich kann dir nichts sagen. Du darfst nicht fragen. Ich kann dir nicht angehören. Und ich bitte dich auch, André, dass du gehst. Ja, was ist los? Der krokodilhäutige Liebhaber aus Afrika hat 4 Jahre gewartet und die Frau hat jetzt noch ihre Lilie in der Hand. Aber der andere Liebhaber, ein Mensch mit Knopfstiefeln, gibt sie nicht frei. Und die Braut, welche noch ihre Lilie in der Hand hat, weiß nicht, an welcher Seite sie weggehen soll. Ja, und sonst nicht? Die Revolution ist in den Zeitungsvierteln, spielt auch eine Rolle. Und dann ist da ein Geheimnis, das die Braut hat. Etwas, das der Liebhaber aus Afrika, der 4 Jahre gewartet hat, nicht weiß. Ja, ist denn noch keine Entscheidung gefallen? Es ist noch ganz unentschieden. Ah, okay. Na dann weiter. Haben Sie es jetzt gehört? Sind Sie befriedigt? Halten Sie Ihren Rand. Die Sonne war heiß wie. Dafür war's Afrika. Steht schon im Geographiebuch. Und Sie waren ein Held. Wird im Geschichtsbuch stehen. Im Hauptbuch steht aber nichts. Und deshalb wird der Held wieder nach Afrika gehen. Punktum. Kellner. Führen Sie das da hinaus. Packen Sie Ihren roten Mond ein. und singen Sie Ihren Schimpansen etwas vor. Es geht los. Die Massen erheben sich. Spartacus steht auf. Der Mord geht weiter. Nein, sieh sie nur an, das Kind. Was fällt dir ein? Willst du dich wohl unter den Tisch trinken mit dem Kirschwasser? Pfeffer? Pfui, Teufel. Dich muss man wohl mit den Händen zurechtrücken. 3. Walkürenritt. Er ist fort. Die Vorstädte haben ihn schon verschlungen. Sie schießen allenthalben. In den Zeitungen passiert allerhand, gerade diese Nacht. Gehen Sie. Retten Sie ihn, der Ihr Geliebter war. Nein, ist... Halt, wo wollen Sie hin? Es ist kalt und der Wind weht auch und er ist in irgendwelchen Schnapskneipen gelandet. Verlieren Sie doch keine Zeit. Er, der 4 Jahre gewartet hat, jetzt läuft er schneller, als diese Wolken ziehen. Es war Farbe in dem Punsch. Und jetzt, wo alles fertig ist, die Wäsche beisammen, die Stuben gemietet. Sehen Sie sich das da an. Jetzt ist es betrunken. Aber ehedem hatte es Knopfstiefel und schwenkte ein Mensch, wie es wollte. Was stehen Sie da wie Lots Weib? Imponiert Ihnen das besoffene Elend? Vor die Hunde wird er gehen und in Glubs Schnapssalon. Und wenn es ganz gut geht, werden Sie ihn an die Wand stellen. Er wird den Schnapssalon vorziehen. Oder er wird alles zusammenpfeifen. Und wenn ihr gegen Morgen zu in den Zeitungen was Klamauken hört und was trommelt in der Nacht, das ist er. Anna, warum läufst du denn fort? Ich brauche dich. Es ist nicht die Wäsche. Ich kann nicht. Siehst du mich denn nicht? Ja. Die Wäsche ist gekauft und die Wohnung ist gemietet. Und wo willst du hin? In die kleinen, schmierigen Häuser wollen wir. Wissen Sie, man glitscht aus auf den Stiegen in all dem Gespienen. In die schwarzen, zerfressenen Kammern. Der Wind pfeift durch. Dorthin will ich. Gehen Sie dorthin. Dort verschwindet man. Das sind die Häuser, in denen man heut trommelt. Der Vater und die Mutter machen die Hochzeit. Ich kann es nicht. Die Wäsche, die hast du beisammen und die Möbel sind schon in den Zimmern. Die Wäsche ist beisammen, aber die Braut kommt nicht. Meine Wäsche ist gekauft. Ich habe sie in den Schrank gelegt, Stück für Stück. Aber jetzt brauche ich sie nicht. Das Zimmer ist gemietet und die Vorhänge sind schon oben und die Tapeten fehlen nicht. Aber der ist gekommen, der 4 Jahre gewartet hat. Der kein frisches Hemd auf dem Leib hat. Den du nicht erkannt hast, so sah er aus. Es ist der gekommen, der keinen Schuh hat und nur einen Rock und darin sind die Motten. Und die Vorstädte verschlingen ihn. Der Schnapssalon wartet auf ihn. Die Nacht, das Elend, der Auswurf. Und du willst hinunter? Retten Sie ihn. In die Vorstädte? In das Finstere? In das Nichts? Ja, zum Nichts will ich. Und nichts hält dich ab? Ich weiß nichts. Willst du nicht noch an das andere denken? Nein. Nein, das will ich nicht. Das andere willst du nicht? Das ist der Strick. Und dein Kind ist dir gleich? Es ist mir gleich. Weil der gekommen ist, der keinen Rock hat. Er ist gestanden wie ein Stück Tier in der Mitte. Wir haben ihn erledigt, mit Haut und Haar. Und sie schlugen ihn wie ein Tier. Und er verzog sich und ließ dich sitzen aber da. Aber als er fortging und es war aus mit ihm. Da war nichts. Gar nichts. Da war ein Wirbel hinter ihm. Und ein kleiner Zug. Und was stärker als alles. Und jetzt gehe ich fort. Und jetzt komme ich. Und jetzt ist es aus mit uns, mit mir und mit ihm. Er ist betrunken. Aber Sie, Babusch, kommen Sie mit mir. Der Liebhaber ist schon verschollen. Aber die Geliebte eilt ihm nach auf den Flügeln der Liebe. Schon entschwindet sie, die in die Vorstädte eilt. Es ist kalt. Wenn es kalt wird, kommt sie. Ihr wisst gar nichts. Wisst ihr? Er jagt sie ja fort. 2 nimmt er nicht. Eine hat er verlassen und 2 jagen ihm nach. 4. Der Schnapstanz. Ich heiße Carmen, du Hochstab. Und als der Krieg. Halt deine Lade, ich will was hören. Der Ausblick auf Frieden. Entschuldigung. Ich will Schnaps haben und keinen toten Soldaten. Wegen der Schnapshändler. Auguste kommt in Stimmung. Ja. Und tat es dem Kaiser leid. Sie schreien wie die Helden, kommen zu mir und werden schweigsam wie die Märtyrer. In meinem Lokal sitzt der Abschaum und der Lazarus und singt. Hiob trinkt Schnaps und wird friedlich. Aufruhr, Streik, Revolution. Jesus Maria, wo fahren die hin? Sie werden in die Zeitung fahren. Das ist eine Nacht. Komm, Auguste, uns knallen sie nicht an. Schieben wir. Jetzt kommt die Revolution. Jetzt gibt es Freiheit. Wenn sie was requirieren, ist es Schnaps. Und wenn sie was teilen, sind es Bettstatten. Und wenn sie was machen, sind es Kinder. Auguste, leg dich in die Knie und gieß Schnaps ein in dein Vieh. Carmen, ordinärer Mensch. Jawohl, Auguste. Die Marseillaise proben sie ein, vierstimmig, mit Tremolo, bourgeois. Ich habe die Burschen gesehen vorhin. Und sie haben was im Blick, meine Lieben. Das ist wie draußen vor Sturmangriff. Es ist mir gegenwärtig. Revolution, Freiheit, Luft. Dann soll wohl ein Mann mit sauberen Manschetten, der soll wohl dann die Toiletten auswaschen, hä? Jetzt, da hör mal. Da sollen wohl die mit den weißen Manschetten sich auch gefälligst den Arsch zubinden. Auguste, du bist ordinär. Carmen heiß ich. Die Gedärme gehören euch herausgerissen. Halt dein Maul, Auguste. Warum läuft der so irrsinnig? Läuft dir jemand nach? Hier gibt's nur Schnaps, Junge. Besoffen. Das Wasser rinnt ihm ja in den Hals. Was hast du ausgefressen, Junge? Da, trink. Bist du so gelaufen? Also mach die Tür zu und erzähl deine Geschichte. Gehört die Person dazu? Sie haben ihm seine Geliebte genommen, auf die er 4 Jahre gewartet hat. Jetzt ist er fortgelaufen. Gebt ihm Schnaps, dann erzählt er. Ich bin in Afrika gewesen. Es gibt viel Sonne da. Wir haben Menschen totgeschossen und so weiter. Wir haben auch Straßen gepflastert. Wir waren in Viehwegen hinuntergekommen. Gefangen? Ja, und vermisst. Vermisst auch? Und gefangen. Erzähl was von Afrika. Ja, von Afrika. Die Sonne. Die brannte den Kopf aus wie eine Dattel. Unser Gehirn war wie eine Dattel. Wir schossen Menschen ab, immer in die Bäuche und pflasterten, und ich hatte die Fliege im Kopf, meine Lieben. Wenn ich kein Gehirn mehr hatte, und sie schlugen mich oft auf den Kopf. Trink nur weiter. Ich bin in einem Lehmloch gelegen. Aß im fauligen Wasser. Wir pumpten Wasser. Wir glotzten die Zeit an. Sie ging nie. Nie. Und dann glotzten wir den Himmel an. Ein Stück wie ein Regenschirm, immer dunkel wie eine Lache. Aber wir hatten ohne dies die Wassersucht, weil der Graben immer voll war. Was von Afrika? Wir konnten nichts tun als stinken. Wir verteidigten die Heimat. Die Steine. Und ich verteidigte alles. Und das andere. Den Himmel und den Boden und das Wasser und alles. André. André hieß ich. Er heißt André. André habe ich geheißen. Ich verteidigte und mitunter da fiel man. Und ich hatte eine Fliege im Kopf, sonst nichts. Eine Fliege, und das war meine Frau. Aber das war sie noch nicht, sondern sie war unschuldig und... Und dann kam Afrika. Und die Menschen da? Wie sind da die Menschen? Es war eine Insel und so. Es gab keinen Brief und es war kalt nachts. Und die Menschen? Es war eine Insel. Es gab keinen Brief und es war kalt nachts. Wie lang ging das? 3 Jahre. 3 Jahre, das macht 1000 Tage. Ich hätte sterben können am 2. oder am 10. Tag. Oder nach 20 Tagen oder nach 40 Tagen. Aber da ist die Anna, die steht früher vor früher hinter den Kasernen zwischen den Hunden. Bist du da nicht fortgelaufen? Beim 3. Mal, als ich fortlief, ging es gut mit mir und ich sang, wenn es zu arg wurde. Und es ging gut mit mir und ich war da. Ihr müsst nicht denken, ich sei voll Gier gewesen und so und hätte gedacht, sie ist früh nach den Kasernen gegangen und hat nichts sonst getan. Ich hatte mir einen Plan ausgedacht. Sie sollte sich an mich wieder gewöhnen. Sie war nicht zu Hause, als ich kam. War sie weg? Die Menschen sind gestorben. Und der Regenschirm, der ist zugeklappt, und die Fliege, die ist weggeflogen. Ich habe ihn verteidigt. Er hat den Schnaps geschickt für die Stiere und den Regenschirm und die Fliege hat erleben lassen, dass wir es nicht satt kriegten. Und jetzt läuft er in die Sonne, der andere. Und jetzt liegt er im Bett und zieht den Hut ab, wenn er kommt und er zieht euch die Häute ab. Und meine Frau liegt in seinem Bett. Und du hast sie nicht erwürgt wie eine Katze? Er ist fortgegangen. Er ist einfach fortgegangen. Da wurde ich ganz kalt, wie sie das sagte, und dachte an gar nichts. Und auch jetzt ist noch mein Puls gewöhnlich, wenn ich daran denke, ihr könnt herfühlen. Ich suchte sie und sie kannte mich auch, gleich ich einmal wie Milch und Äpfel gewesen. Und sie sagte mir etwas. Was sagte sie? Es ist aus. Lasst fahren dahin, sie hat's kalt gewinnen. Das Reich muss uns doch bleiben. Sauft nur! Und krepiert zur rechten Zeit. Ich zum Beispiel. Ich habe Afrika im Blut. Eine böse Krankheit. Eine Stechfliege. Gebt mir Schnaps. Man weiß noch nicht alles. Das ist schlimm, wie es dir gegangen ist. Trink dich voll, Junge. Hier. Das kann jedem so gehen. Er ist nur mehr ein schwarzes Loch, aus dem Blut herauskommt. Sauf tüchtig. Er hat ein Gefühl wie ein Leichnam. Lauter. Er lebt länger als er selber. Lauter. Lauter die verdammte Musik! Marsch, marsch, marsch! Das ist ihm leichter. Immer marsch, marsch! Kann er nichts machen. Lasst ihn! Er muss einen Mensch ins Bett nehmen. Hörst du den Wind? Kann man es abschaffen, dass es Leiden gibt und Qualen, die die Menschen den Teufel gelehrt haben? Man kann es nicht abschaffen. Aber man kann trinken! Macht's euch bequem auf dem Stern, es ist kalt hier und etwas finster. Die Welt ist zu alt für die bessere Zeit und Schnaps ist billiger und der Himmel ist vermietet, meine Lieben. Trapp, trapp, marsch, marsch. Man sollte ihm wieder zu seiner Frau helfen. Schlug den Hund in zwei. Was sollen wir tun? Heute Nacht gibt es Radau auf den Gassen. Wir sind klein. Sie werden in die Zeitungen gehen. Es ist nicht wie alle Tage. Es ist nicht Schnaps im Hirn, es ist nicht Trommeln in den Gassen, das ist es nicht. Ihr, die ihr in Schnaps ersoffen seid, ihr, die ihr von dem Ausschlag zerfressen seid, ihr, die sie mit Bajonetten gestoßen haben, ihr, die sie mit Kanonen und Säbeln zu Mördern gemacht haben, ihr, die man immer geschlagen und bespien hat, ihr, die man nicht geliebt hat, kommt her und seht, eure Stunde ist gekommen. Und ihr sollt einziehen in das Reich. Seht mich nur an. Ich heiße Auguste. Bravo. Kommt in die Zeitung. Kommt mit, du. Lass das Gehapse sein. Hast du die Trommel nicht gehört? Und jetzt schießen sie. Sie schießen für euch und ihr wollt zu Bett gehen? Dir ist Schlimmes geschehen. Sag nicht ja und schluck es. Steh nicht hin, wenn sie dir die Haut abziehen. Es ist deine einzige... An die Maschinengewehre mit euch! Nachrichten. Berlin. Spartakus in den Zeitungen. Die Rote Rosa spricht unter freiem Himmel im Tierpark. Belagerungszustand. Pfeift es schon wieder? Ist es Spaß? Hier bin ich. Mein Name ist Kragler. Auf die Barrikaden mit dem Gespenst. Schluss machen ist besser als Schnaps. Es ist kein Spaß. Verschwinden ist besser als schlafen. Hier! Her mit euch! An die Brust mit euch! In die Zeitungen mit uns! Haut die Zeitungen zusammen! Geht mit allen anderen und geht hin vor das Militär. Und so sollen sie schießen. Ihr müsst alle mit. Wir sind nicht viel, aber wenn wir alle getroffen haben, die im Finsteren eine Geschichte haben, eine Fliege im Kopf, wir wollen fortgehen in alle Lokale, wo sie Foxtrott tanzen, wie du. Und die Tanzenden mitnehmen und die Trinker und ihr Gedächtnis auffrischen. Und sie sollen auch mitgehen und schreien, dass ihnen Unrecht geschehen ist. Vorwärts, Auguste! Ich bin nur ein Leichnam, aber ihr könnt ihn haben. Es ist nicht schad drum, weil ich schon hinuntergeschwommen bin. 5. Das Bett. Jetzt kommt er nicht mehr. Sie sind durch so viele Schenken gezogen. Jetzt sind sie sicher schon in den Zeitungen und werden erschossen. Um 2 Uhr haben sie die Kasernen gestürmt. Sie sollten heimgehen. Er hat immer von mir geschrien und es war alles wahr. Und ich will auf dem Stein sitzen bleiben, bis er kommt. Und wenn er nie mehr kommt. Es ist so kalt. Sie trommeln schon wieder drüben und sie marschieren in die Zeitung. Zerschlitzen Papier. demolieren Maschinen und meinen, sie machen eine neue Welt. Da sind sie. Sie sind schon ganz besoffen. Bleiben Sie sitzen. Sie kommen über die Brücke. Sehen Sie, sie schleifen ihn mit. Jetzt sage ich es ihm. Jetzt schweige ich nimmer. Ein Stein wird man ihnen auf den Mund werfen. Nein. Ich schleife sie mit Gewalt weg. Den Mund halte ich ihnen zu. Jetzt schreie ich. Er hat sie angesteckt mit seinem Fieber. Jetzt wollen sie Aufruhr machen und Geschrei und erschlagen werden wie die. Ja, das will ich. Rechts geht es in die Zeitungen. Wir müssen die Ersten sein. Es ist alles schwarz, alles schwarz. Ihr müsst mich halten, dann singe ich Himmel, Arsch und Zwirn. Der Mensch, der kann sich irren. Wir haben den André mit dabei. Es wird alles gut. Ich bin ganz heiser. Lieber Chorele, singen als immer wieder diese Geschichte. Das Afrika wächst mir zum Hals heraus. So kann es nicht weitergehen, Club. Ich häng mich auf. Morgen, André, morgen. Morgen kannst du dich aufhängen. Morgen geht das Hosianna an, wo es nicht schwarz ist. Immer das Hosianna. Was hast du? Siehst du ihn? André! André, ich bin dir nachgegangen. Ich wollte dir etwas sagen. Sag's. So kann ich es nicht sagen. Es geht nicht so schnell. Und hier. Ich weiß auch gar nichts mehr. Vorhin wusste ich's noch. Es war nicht viel, aber ich habe es vergessen. Können Sie die Leute nicht fortschicken, Krakler? Es handelt sich um 4 Minuten. Sie können die Zeitung immer noch demolieren. Nein, Babusch. Mir sitzen 4 Jahre auf dem Genick, die verloren sind, mit Haut und Haar. Wir setzen uns nicht mehr, Babusch. Jetzt nicht mehr. Schäm dich. Ist es schon so weit, dass du in die Kneipen gehst? Haben sie Schnaps gesoffen? Sag mir, was ich nicht weiß, und ich trolle mich weiter. Nein, du darfst nicht weggehen. Ja, das wollte ich dir sagen. Ich weiß nicht, ob du recht tust, wenn du so fortläufst und du denkst schlecht von mir. Aber vielleicht ist es recht. Ja, das glaube ich sogar ganz fest. Verzeihe mir, André. Es war nur Geschwätz von mir. Ich bin so wirr im Kopf. Warum liegst du nicht im Bett? Läufst du immer nachts? Mich hältst du auf? Was willst du? Ich habe ein Kind. André, weiter. Armes Ding. Immer der Melodie nach und dem Wind und dem Mond und dem Himmel, Arsch und Zwirn. Klaren Kopf behalten, André. Kriegen sie nicht alle Jahre Kinder? Kinder kriegen. Das ist ihr Geschäft. Du musst in die Zeitungen. Komm jetzt. Heute wird ausbezahlt, André. Heute ist jüngstes Gericht. Zu Befehl. Er ist irrsinnig geworden. Bist du nicht in Afrika gewesen? Marokko, Casablanca, Hütte 10. André. Sei still, du. Du bist eine Hure. Schaut, dass ihr fortkommt. Wollt ihr was sehen? Das ist meine Frau, so ist sie. Sie ist gekommen, sie hat den Bauch voll. Ich bin es nicht gewesen. Ich bin im Dreck gelegen. Wo bist du gelegen, als ich im Dreck lag? Spielen Sie sich doch nicht so auf. Sehen Sie nicht, dass sie umfällt? Sie sollen nicht so reden. Sie sollen sie anhören. Was wissen denn Sie? Schlagen soll man sie. Schlagen, schlagen, schlagen. Schmeißt Steine auf sie. Schmeißt Dreck auf sie. Zerschmeißen soll man dein Kloß, du Schamlose. Sag das nicht zu ihr. Sie hat doch ein Kind. Kommen Sie, Anne. Jetzt lege ich da, wo ich hingehöre. Hätte Wind drüber, hätte Staub im Mund und lege in aller Stille und wüsste nichts. Aber das wollte ich noch sehen. Ich tat's nicht billiger. Ich habe gewartet auf dich. Ich bin aus dem Lehmloch gekrochen, auf allen Vieren. Gekrochen aus Afrika, ich Schwein. Und ich wollte das sehen. Seid ihr da, ihr? Hört ihr dazu, ha? Habt ihr keine Scham? Und ich hab sie alle auf dem Hals, aber jetzt fort mit euch! Wollt ihr nicht gehen? Bin ich der Hund hier? Verzieht euch! Sehen Sie? Jetzt schreien sie. Jetzt machen sie reinen Tisch. Wir sind seit 4 Stunden hinter ihnen her. Die Frau kann jetzt nimmer. Sie ist unter Besoffenen gesessen und im Kugelregen hinter ihnen hergelaufen. Jetzt will sie fort, weil sie beschimpft haben und ein roher Bursche sind. Aber sie kann nicht fort. Sie haben ihre Auffassung von der Sache. Sie haben sich darüber geäußert. Sie sind der liebe Gott. Sie haben, was sie wollten, sind nicht zufrieden. Das ist alles ganz schön. Gut, aber die Frau kann nicht mehr. Sie ist schwanger. Ich kann sie hier nicht auf dem Stein sitzen lassen. Vielleicht begreifen sie das noch. Im November sind die Nächte kühl. Es ist keine große Idee. Sie haben vor, die Welt zu befreien. Tun Sie das. Es ist verdienstlich. Aber sagen Sie der Frau, dass Sie nichts mehr von ihr wissen wollen. Klipp und klar, dass sie heimgehen soll, wenn sie kann. Machen Sie keine Phrasen. Halten Sie keine Reden mehr. Es ist eine ganz einfache, kleine, menschliche Angelegenheit. Gib's ihm, André. Schmeiß ihm deine Antwort in die Fresse. Dem Bourgeois und seiner Hure. Sie kommen alle schon. Kannst daheim mit der ins Bett gehen. Kannst auch nicht ins Bett gehen. Komm jetzt. Sagen Sie nein oder ja. Oder Sie sind ein Feigling. André, besinn dich, was du willst. Sag es ihr. Sie wird weggehen. Sie sieht nicht schlecht aus. Ich heirate sie, her damit. Denn der Mensch, der kann sich irren. Ja, das kann er. Er kann sich nämlich irren. Der Mensch kann das, wissen Sie. Der Hund kann sich nämlich nicht irren. Hör auf den Menschen nicht, André. Hast du deine Idee noch? Du musst sie spüren im Hals. Lassen Sie sich nicht zum Helden machen, Krakler. Wenn Sie wollen, ist das keine Tragödie. Tun Sie, was Sie wirklich wollen. Warum sagt er nichts? Ist auf das Maul gefallen? Jetzt werden es mehr und mehr und sie gehen alle in die Zeitungen. Kommt doch jetzt! Warum sagst du nichts? Bist du so schwach? Wir laufen unruhig durch die Gassen wie Stiere und finden nicht hinaus und du kommst nicht. Gott hat dir deine Frau hingeworfen. Hat zerfleischt und mit fremder Frucht im Leib, dass du über sie hinwegtrittst und du kommst nicht hinüber. Ich sage dir, André, es kommt auf die Ideen an. Nein, das kommt es nicht. Bravo, das kommt es nicht. Wenn eine Frau kaputt geht, auf die Idee kommt es nicht an. Was sagst du? In den Zeitungen sitzen die Soldaten und sie schießen Kugeln in unsere Leiber. Vorwärts! Jetzt geht das Neue an. Schmeißt Steine auf mich? Hier stehe ich. Ich bin ein kleines Insekt und heiser und will nicht verrecken. Da ist meine Frau, sie ist nicht unbeschädigt. Aber sie ist das Letzte. Ich kann das Hemd ausziehen für euch, aber den Hals hinhalten ans Messer wie ein Schwein, das kann ich nicht. Gott verzeih mir, es ist auch bloß ein Krampf. Ihr wollt mich im Hemd in die Zeitungen schleifen, aber es friert mich. Ich bin kein Lamm mehr, es ist ein Krampf, ich sag es euch. Es ist Orchestrion und ihr seid alle besoffen und so fahrt ihr in die Hölle. André, es ist kein Krampf. Lass dich nicht beschwatzen, sei nicht besoffen. Geh heim. Ich war besoffen, jetzt bin ich nüchtern. In den Himmel und in der Hölle ist Revolution. Und du gehst ins Bett. Du hast deine Jacke nicht an und sie friert, André. Lass sie da liegen, die Frau. Sie ist wie ein Gras. Wenn der Wind drüber geht, ist sie nimmer da. Jetzt sind sie fast alle vorbei. Wir sind die Letzten. Und ihr kommt immer noch nicht. André, geh mit uns mit. Wir müssen in unsere schwerste Stunde hinein und ins Dunkle. Geh nicht weg von uns. Was sollen wir mit dem Schnaps im Hirn, wenn wir so wenig sind? Enttäusche mich nicht. Warum muss ich hier im Dunkeln stehen an einer Straßenecke nach so vielen Jahren und morgen zerschießen sie mich und um deine Seele mit dir kämpfen und meine Hände langen mir nicht dazu? Sieh doch, dass ich von diesem allen keine Hilfe habe. Mein Weib hat ein Kind. Feigling, jetzt verkriecht er sich. Meint ihr nicht, dass mehr dazu gehört? Jetzt heimgehen und den Haifischen, die unter dem roten Mond herumschwimmen und nach Leichen äugen. Ich muss noch ein Kind machen. Als hinter euch hertraben und brüllen, was ich nimmer mein? Man muss selber tun, was man will. Ich aber will heimgehen. Ich hab nie mehr wollen. Ich kann nimmer. Ich weiß nicht, was ich dir sagen soll. In meinem Hals ist nichts mehr, was dich trifft. Und du hast gar kein Mitleid mit diesen. Gott soll mir helfen, steinigt mich. Nein, ich habe keines. Außer mit meiner Frau. Dann war alles, was du geschrien hast und Afrika und deine Stechfliegen und alles Lüge? Hochstapler, Schwindler! Nein, es war wahr. Jetzt willst du heim? Ja, Schnapshändler. Habt ihr es gehört? Steht ihr da wie die Hunde? Jetzt hat er sich verraten. Jetzt sieht man sein Gesicht. Er hat geschrien wie ein Börsenmakler. Wir sollen alle in die Zeitungen. Da würden wir alles haben können. Du hast auf unsere Köpfe losgedroschen. Kampf bis aufs Messer. Morgen früh liegen wir in den feinen Häusern oder wie ersäufte Katzen auf dem Asphalt. Weißt du das noch? Ja, das habe ich geschrien. Du hast sie mit Schnaps gefüllt, bis ans Kinn und mit Reden gefüttert, bis an den Nabel und ihnen Gewehre in die Hände geschmissen und die Messer in die Pfote. Hast du das? Ja, das habe ich. Mensch! Du wirst da bleiben, du. Nein, das werde ich nicht. Und heim gehe ich. Schwein, Schwein, Schwein. Ein Schwein bist du. Das kann sein. Holt ihn das Mensch weg. Holt sie in den Kanal. Zeigt sie ihr. Hände weg. Eine Faust in den Hals, dass er nicht schreit. In den Fluss mit ihr. Ins Wasser, die Kanaille. Lass ihn. Einer von uns ist schwach geworden. Vergießt kein Blut. Ich gehe nicht mehr mit euch, wenn ihr ihn nicht gehen lasst. Schuft, Weg mit euch, das ist mein Fleisch. Dafür bin ich zurückgekommen. Hände davon! Jetzt habe ich sie. Es ist lange gewesen. Es sind viele gestorben. Ich nicht. Da ist sie. Ihr Leib ist geschwollen, so will ich sie. Bravo. André, es ist mir schlecht. Wir müssen heim. Leben will ich. Das ist meine Frau. Seht sie an. So ist sie. Jetzt schießen die schwarzen Soldaten aus den Fenstern. Jetzt hinüber mit euch! Es kommt. Es pfeift schon wieder. Aber nicht für mich. Zum Teufel, nicht für mich, mein lieber Schwan. Ich gehe jetzt heim. Häng dich an meinen Hals. Wir laufen. Lass mich nicht los. Es pfeift schon. Das gibt's nicht. Komm mit, du. Jetzt schießen's. Und da ist es dir kalt durchgefahren. Aber morgen früh hängst du dich auf im Abtritt, wenn du nicht dabei warst. Bist du so ein Mensch? Jetzt sind wir die Letzten. Jetzt schießt es nicht mehr. Lasst ihn los, der gehen will. Wir sind so viele. Lasst ihn müde sein. Nehmen Sie den Leib, gut er Kind und Weib, lasst fahren dahin, Sie haben's kein Gewinn, das Reich muss uns doch bleiben. So lauft in eure Zeitungen, verreckt, wenn man euch nicht helfen kann. André, ich muss heim, André, ich krieg keins, ich kriege kein Kind. Wie die Kinder laufen sie zu ihren Begräbnissen. Ich hab's bis zum Hals. Ein blödsinniges Stück. Der verfaulte Bräutigam und die armen Leute sterben in den Zeitungsvierteln. Sie liegen wie ersäufte Katzen auf dem Asphalt. Und ich bin ein Schwein und das Schwein geht heim. Ich ziehe ein frisches Hemd an. Ich habe meine Haut noch. Und was gehen mich die Schlachten in den Zeitungen an? Wie, Anna? Das Geschrei und der rote Mond, den sie aufgehängt haben über die Zeitungen. Das ist alles vorbei morgen früh. Aber ich liege im Bett morgen früh. Und vervielfältige mich, dass ich nicht aussterbe. Und ihr? Und ihr, habt ihr euch ausheulen wollen? Oder wollt ihr ihnen helfen? Reißt ihnen die Phrasen aus dem Hals. Wascht euer eigenes Hemd. Hängt euch selber auf, wenn ihr nicht vorwärts kommt. Glotzt nicht so romantisch, ihr blutdürstigen Feiglinge, ihr. Leckt mich jetzt am Arsch. Jetzt kommt das Bett. Das große, weiße, breite Bett. Komm. Sie hörten Trommeln in der Nacht von Bertolt Brecht. André. Hast du auch warm? Aber du hast keine Jacke an. Es wird schon kühl früh im Jahr. Komm jetzt. Jetzt sind es 4 Jahre. Mit Tim Freudensprung als Andreas Kragler, Linda Blümchen als Anna Barlicke, Werner Waas als Vater Barlicke, Lena Stolze als Mutter Barlicke, Franziskus Klaus als Friedrich Murg, Robert Pflanze als Journalist Barbusch, Manuel Bitthoff als Schnapshändler Glub, Paul Henze als Kellner und La, Max Schimmelpfennig als Manke, Benetta Hansen als Carmen, Paulina Bittner als Marie. Musik: Peter Ewald. Ton und Technik: Nikolaus Löwe und Wenke Decker. Regieassistenz: Susanne Schütz. Regie: Christine Nagel. Dramaturgie: Juliane Schmidt. Eine Produktion des Rundfunk Berlin-Brandenburg in Kooperation mit Deutschlandfunk Kultur 2020.